Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We will continue with 1 Peter 2 and verse 1. Wir machen weiter mit 1. Petrus 2, Vers 1. And of course in the Passion. Natürlich in der Passionbibel. So abandon every form of evil, deceit, hypocrisy, feelings of jealousy and slander. Wendet euch ab von jeder Form des Bösen, von Betrug, Heuchelei, Gefühle der Eifersucht und Verleumdung. I find this statement very, very interesting, and I tell you why. Ich finde diese Aussage sehr, sehr interessant, und ich sage dir warum. Because if you really study the whole Bible and what Christianity is all about, wenn du die ganze Bibel studierst und darüber, warum es im Christentum wirklich geht, you will always find that it's always this perfect working together of God and man. Wirst du feststellen, dass es immer um das perfekte Zusammenwirken von Gott und Mensch geht. So, God already did incredible stuff. That's what 1 Peter is all about. Gott hat bereits Erstaunliches getan. Darum geht es im 1. Petrusbrief. So if you look at the first chapter that we went through, schaust du auf das erste Kapitel, das wir durchgelesen haben, you know, Peter is teaching us about the incredible salvation that we have received. Dann lehrt uns Petrus über die einzigartige Erlösung, die wir empfangen haben. You know, a salvation that the angels would love to see, but don't. Eine Erlösung, die die Engel gerne sehen würden, aber nicht sehen. That the prophets have prophesied about. Wovon die Propheten prophezeit haben. That finally has been revealed to us by the power of the Holy Spirit. Das uns schließlich durch die Kraft des Heiligen Geistes offenbart wurde. And that the Word of God is eternal. Und darüber, dass das Wort Gottes ewig ist. And now he's saying that we have to do something too. Jetzt sagt er, dass auch wir etwas tun müssen. You know, it's very interesting how religion has twisted everything. Es ist sehr interessant, wie die Religion alles verdreht hat. Religion has worked like this. Die Religion arbeitet folgendermaßen. You do things that God will also do something. Du tust etwas, dann wird Gott auch etwas tun. Now that's religious thinking. Das ist religiöses Denken. A true biblical thinking, according to the New Covenant, is like this. Ein wahres biblisches Denken entsprechend dem Neuen Bund ist folgendermaßen. God already did everything through Jesus Christ. Gott hat bereits alles durch Jesus Christus getan. But we cannot experience it unless we learn to respond properly. Aber wir können es nicht erleben, wenn wir nicht lernen, richtig zu antworten. So, it's the Bible never says that, you know, we can just live in sin. Die Bibel sagt nicht, dass wir in Sünde leben können. What the Bible is very clear about, that sin is very destructive. Die Bibel sagt ganz klar, dass Sünde sehr zerstörerisch ist. But sin will not get you to hell. What will get you to hell is not believing in what Jesus did when he paid for sin. Aber die Sünde bringt dich nicht in die Hölle. Was dich in die Hölle bringt, ist, nicht an das zu glauben, was Jesus getan hat, als er für die Sünde bezahlt hat. And it's so sad, these two extremes. Diese zwei Extreme sind wirklich traurig. Either the extreme, okay, you have to live perfectly right, otherwise God will not accept you. Entweder das eine Extrem, okay, du musst vollkommen richtig leben, sonst wird Gott dich nicht annehmen. Or the other extreme, God already accepted you through the new covenant, now it doesn't matter whether you live right or wrong. Oder das andere Extrem, Gott hat dich bereits durch den neuen Bund angenommen, jetzt ist es egal, ob du richtig oder falsch lebst. Both are wrong. Beides ist falsch. The fullness of the life of God that all of us should experience. Die Fülle des Lebens Gottes, die wir alle erfahren sollten. It can only be experienced as we respond to what Jesus did. Kann nur erfahren werden, wenn wir auf das reagieren, was Jesus getan hat. And this is what the Apostle Peter is trying to teach the people here. Das versucht der Apostel Petrus den Menschen hier zu vermitteln. He's saying that we have to abandon certain things. That literally means to walk away from them. Er sagt, dass wir bestimmte Dinge aufgeben müssen. Das bedeutet wörtlich, dass wir uns von ihnen abwenden müssen. You know, if you have been abandoned by your parents, this is a very terrible thing. Wenn du von deinen Eltern verlassen wurdest, ist das eine sehr schlimme Sache. It said means that they have walked away from you. Das bedeutet, dass sie sich von dir abgewandt haben. And here the Apostle Peter is saying that there are certain things as Christians we are supposed to abandon. Hier beschreibt der Apostel Petrus, dass es bestimmte Dinge gibt, die wir als Christen aufgeben sollen. You know, I've always said this for as long as I can remember. Solange ich mich erinnern kann, habe ich immer gesagt, that the true gospel has to come in three ways. Dass das wahre Evangelium auf drei Arten kommen muss. It has has to preached verbally. Es muss mündlich gepredigt werden. It has to then be confirmed with signs, wonders and miracles. Es muss dann durch Zeichen, Wunder und Wundertaten bestätigt werden. But it also has to be shown through the life of the true followers of Jesus. Aber es muss auch durch das Leben der wahren Nachfolger Jesu vorgelebt werden. So if we preach the gospel in words and even have signs, wonders and miracles, wenn wir das Evangelium mit Worten predigen und sogar Zeichen, Wunder und Wundertaten vollbringen, but if we do not abandon those things that the Bible tells us to abandon, aber nicht auf die Dinge verzichten, von denen uns die Bibel sagt, dass wir sie aufgeben sollen, our gospel will not have the full potential. Wird unser Evangelium nicht das volle Potenzial haben. Because of what we do not live. Wegen dem, was wir nicht leben. We are the living epistles written to be read by all men. Wir sind die lebendigen Briefe, die geschrieben wurden, um von allen Menschen gelesen zu werden. So the first thing that Peter is telling us to abandon every form of evil. Das erste, was Petrus uns sagt, ist, jede Form des Bösen aufzugeben. It's very interesting that he specifically says every form of evil. Es ist sehr interessant, denn er sagt ausdrücklich jede Form des Bösen. You know, and if you look at this in the original Greek, it actually literally means every kind, every different thing of evil. Wenn du es im griechischen Original anschaust, bedeutet es tatsächlich wortwörtlich jede Art, jede Form des Bösen. You know, there are many things that are very obvious evils, but there are other things that are not so obvious evils. Es gibt viele Dinge, die ganz offensichtlich böse sind, aber auch andere Dinge, die nicht so offensichtlich böse sind. You know, if I kill somebody, that's a very obvious evil. Wenn ich jemanden umbringe, ist das ganz eindeutig etwas Böses. But think about it, how many evil there is among Christians that are kind of accepted evils. Aber denk einmal darüber nach, wie viel Böses es unter Christen gibt, das sozusagen akzeptiert wird. Give an example. Ich gebe dir ein Beispiel. Using people. Menschen zu missbrauchen. It's an evil. Ist böse. We have to abandon that. Wir müssen damit aufhören. So many ministries built their own ministry and using people to do that. That's an evil thing. So viele Dienste haben ihren eigenen Dienst aufgebaut und Menschen dazu benutzt. Das ist eine schlimme Sache. Self-focused and self-centeredness, it's an evil thing. Selbstfokussierung und Egozentrik sind etwas Böses. The world needs to see that we as followers of Jesus are abandoning every single kind of evil. Die Welt muss sehen, dass wir als Nachfolger Jesu jede einzelne Art des Bösen aufgeben. And here is the danger. Hier liegt jetzt die Gefahr. The danger is that the morals today in this world have been completely twisted. Die Gefahr ist die Moral, die heute in dieser Welt völlig verdreht ist. Many things that are actually evil and would have been considered evil 50 years ago. Viele Dinge, die in Wirklichkeit böse sind und vor 50 Jahren noch als böse gegolten hätten, today they're totally accepted. Sind heute völlig akzeptiert. We as the church, we have to be a light and have to be different. Wir als Gemeinde müssen ein Licht sein und anders sein. So ask the Holy Spirit. Frag den Heiligen Geist. Holy Spirit, is there anything that's evil in your sight? Heiliger Geist, gibt es irgendetwas, das in deinen Augen böse ist? Then please show me. Bitte zeig es mir. I will abandon it. Ich werde es aufgeben. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.